Wisst ihr, wie die Finger heißen, die ihr an jeder Hand habt? Jeder Finger hat einen anderen Namen. Und jeder Finger kann sich hinter den anderen verstecken. Da müssen wir mal suchen. Wo ist der Daumen? Wo ist der Daumen? Hier ist er. Hier ist er. Guten Tag, Herr Daumen. Guten Tag, Herr Daumen. Jetzt ist er wieder weg. Jetzt ist er wieder weg. Wo ist der Zeigefinger? Wo ist der Zeigefinger? Hier ist er. Hier ist er. Guten Tag, Herr Zeigefinger. Guten Tag, Herr Zeigefinger. Jetzt ist er wieder weg. Jetzt ist er wieder weg. Wo ist der Mittelfinger? Hier ist er, hier ist er. Guten Tag, Herr Mittelfinger. Guten Tag, Herr Mittelfinger. Jetzt ist er wieder weg. Jetzt ist er wieder weg. Wo ist der Ringfinger? Wo ist der Ringfinger? Hier ist er, hier ist er. Guten Tag, Herr Ringfinger. Guten Tag, Herr Ringfinger. Jetzt ist er wieder weg. Jetzt ist er wieder weg. Wo ist der kleine Finger? Wo ist der kleine Finger? Hier ist er. Hier ist er. Guten Tag, kleiner Finger. Guten Tag, kleiner Finger. Jetzt ist er wieder weg. Jetzt ist er wieder weg. Wo ist die ganze Hand? Wo ist die ganze Hand? Hier ist sie. Hier ist sie. Guten Tag, Hand. Guten Tag, Hand. Jetzt ist sie wieder weg. Jetzt ist sie wieder weg.